Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Inseln sind in der Literatur Orte jenseits von Alltag und Normalität. Wer hier strandet, begegnet seinen Ängsten, Sehnsüchten und Wünschen und erfindet sich selbst. Odysseus, die Ritter der Artus-Sage, Robinson Crusoe und viele andere literarische Inselhelden laden zu Abenteuern ein, die gleichzeitig Angst und Lust machen und die Bewährungsräume öffnen. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht. Der Schlager Die Capri-Fischer war der Soundtrack der reiselustigen Nachkriegsdeutschen, die in den 60er Jahren mit ihren Volkswagen Richtung Italien düsten. Capri war im Wirtschaftswunderland das Inselparadies für alle. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Für die Ostdeutschen war Capri unerreichbar. Sie mussten sich mit dem Capri des Nordens begnügen. Damit ist eine kleine, autofreie Ostseeinsel bei Rügen gemeint. Das zauberhafte Eiland gehörte zur DDR. Doch Unterkünfte für die Nacht gab es keine. Und für Tagestouristen waren die Plätze auf der Fähre begrenzt. Das ist Hiddensee, verstehst du? Hidden, versteckt. Die Insel ist das Versteck. Die Insel ist der Ort, wo sie zu sich kommen, wo man zurückkehrt in sich selbst. Das heißt zur Natur, zur Stimme des Herzens, wie Rousseau es sagt. Niemand muss fliehen, niemand ertrinken. Die Insel ist die Erfahrung. Crusoe, der preisgekrönte Roman von Lutz Seiler aus dem Jahr 2014, spielt auf Hiddensee zur Wendezeit, im Milieu der Aussteiger und Freaks, die sich seit jeher auf der Insel sammeln. Sie arbeiten als Saisonkräfte in der Gastronomie und können daher länger bleiben. So wie Crusoe, der Titelheld und Mittelpunkt der Inselgemeinschaft. Er ist so eine Art Inselguru, der jeden Neuankömmling sonderbaren, reichlich totalitär anmutenden Ritualen unterwirft. Sex gehört dazu. Wer mit wem? Das ordnet alles Crusoe an. So will er seinen Schützlingen den Weg zur inneren Freiheit weisen. Das alte Geheimnis der Insel. Die Freiheit zieht uns an und sie nimmt sich ihre Helfer. Von Hiddensee aus betrachtet ist die dänische Küste nicht weit. Immer wieder springen Fluchtwillige ins Wasser und versuchen hinüberzuschwimmen. Die meisten ertrinken oder werden von den Grenzpatrouillen erschossen. Crusoe will das nicht. Die Leute sollen bleiben. Er will aus der Insel Hiddensee eine neue Welt machen. Eine gute Insel innerhalb der zweifelhaften Insel DDR. Es gibt sie, die Freiheit. Sie ist nämlich hier auf der Insel. Denn es gibt diese Insel, oder? Ja, das ist die Frage. Inseln sind ja mehr als geografische Gegebenheiten. Sie sind auch aus Träumen gemacht, manchmal auch aus Albträumen. Auf einer Gefangeneninsel wie Sachalin, die der russische Autor Anton Tschechow 1890 besucht und beschrieben hat, möchte niemand freiwillig sein. Und auch die schönste Insel kann auf Dauer zum Albtraum werden, wenn der Rückweg abgeschnitten ist und die Einsamkeit zu viel wird. Literarische Inseln erzählen etwas darüber, wie Menschen sich selbst erfahren. Menschen, die vom Festland kommen und die Sehnsüchte und Konflikte ihrer Zeit in sich tragen. Die Insel ist ja ein überschaubarer Raum, ein kleiner, abgegrenzter, auch modellhafter Raum. Und in diesem Raum entfalten sich eben alle möglichen Fantasien, auch Wunschvorstellungen, manchmal Angstszenarien. Sagt Tobias Döring, Professor für englische Literaturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Inselfiktionen gibt es schon in der Antike. Odysseus, der Held aus den Epen Homers, strandet auf seinen Irrfahrten häufig auf einer Insel und bekommt es hier mit Nymphen, Kyklopen, Monstern und Zauberinnen zu tun. Die Insel ist bei den klassischen Abenteuergeschichten immer so ein Bewährungsraum, wohin der Abenteurer gelangt, um etwas zu erringen, um an einen irgendwie ausgezeichneten, geheimnisvollen Ort zu kommen. Die frühmittelalterliche Artus-Sage erzählt von einer Insel mit keltischen Ursprüngen, die Avalon heißt. Es ist eine mythische Anderswelt, hinter dichtem Nebel verborgen. Zum ersten Mal wurde der alte Mythos im Jahr 1150 durch Geoffrey of Monmouth schriftlich fixiert. Die Apfelinsel trägt den Namen Glückselige Insel, weil alle Arten von Pflanzen dort von selbst wachsen. Es braucht keine Bauern, die die Felder pflügen, denn die Natur spendet alles aus sich selbst heraus. Alle Pflanzen, nicht nur das Gras, gedeihen von allein und die Menschen leben 100 Jahre und länger. Hier herrscht die wunderschöne und heilkundige Fee Morgan. Sie nimmt den in der Schlacht verwundeten König Artus bei sich auf und macht ihn wieder gesund. Auf Avalon, so erzählt es die Sage, erhält Artus sein magisches Schwert Excalibur. Auf Avalon ist Artus auch begraben. In späteren Bearbeitungen, zum Beispiel bei Thomas Malory im 15. Jahrhundert, hat sich die Fee verändert. Das Heilende an ihr ist gefährlich geworden. Ihre erotische Verführungskraft hält tapfere Ritter auf der Insel fest und verhindert ihr segenreiches Wirken auf dem Festland. Ganz gegen den Willen der betroffenen Helden natürlich. So wahr ich lebe, ich werde mich so furchtbar an ihr rächen, dass die ganze Christenheit davon sprechen wird. Malory gestaltet die Angstfantasien der frühneuzeitlichen Gesellschaft, in der die Inquisition schwarze Schatten wirft. Doch ein Gemisch aus Angst und Lust findet man auf vielen literarischen Inseln. Die meisten davon stammen aus England. Da wundert ja nicht, dass die Inseln gerade für die englische Kultur und Literatur so ein zentrales Motiv bilden, weil England ja sich selber immer als Insel erfahren und als Inselstaat gefeiert hat. Das geht sehr weit zurück. Also von den literarischen Gestaltungen ist vielleicht das bekannteste, früheste Werk die Utopia von Thomas Morus. Also das ist aus dem frühen 16. Jahrhundert, ein Staatsmann, der die erste Staatsfiktion entwirft, die dann unter dem Namen Utopia das ganze Genre eben auch der Utopien begründet. Und dieser Staat der Utopia ist ja eben eine Insel irgendwo in der neuen Welt gelegen. Das ist ganz interessant, das nimmt also auch Bezug auf die Entdeckungsfahrten der Zeit. Thomas Morus, Lord Kanzler des englischen Königs Heinrich VIII. Im 16. Jahrhundert, hat mit Utopia auch führende Sozialisten des 19. Jahrhunderts beeindruckt. Denn die Bewohner der Insel kennen kein Privateigentum und auch kein Geld. Die Produkte ihrer Arbeit landen in Warenspeichern und jeder Familienvorstand darf sich ohne Bezahlung alles Notwendige dort abholen. Hier ist mit dem Gebrauch des Geldes selbst zugleich jede Geldgier aus der Welt geschafft. Welch schwere Last von Verdrießlichkeiten ist dadurch abgewälzt, welch reiche Saat von Verbrechen mitsamt der Wurzel ausgerissen. Und in dieser Insel ist eben alles anders als zu Hause, alles geradezu gegensätzlich zu den englischen Verhältnissen der Zeit. Also wir sind im Tudor-Zeitalter, frühes 16. Jahrhundert, kurz vor der Reformation, aber zugleich natürlich ähnlich. Es wird genutzt, um eine Kritik der eigenen Verhältnisse mithilfe dieser Inselfiktion zu üben. Und dieses doppelte Spiegelungsverhältnis, also man spiegelt das eigene auf diese andere, fremde, erfundene Welt der Insel und zugleich spiegelt man dieses erfundene, fremde Inselreich zurück als Kritik der eigenen Verhältnisse. Die Utopier sind vernünftige und ordnungsliebende Leute, die unbotmäßige Gelüste gut unter Kontrolle haben. Das Zusammenleben ist hierarchisch geordnet und selbst das Liebesleben der Bürger unterliegt strengen Regeln. Ordnung hat ihren Preis, auch in Utopia. Das Weib heiratet nicht vor dem 18. Jahre, der Mann nicht, bevor er noch 4 Jahre älter geworden. Wird ein Weib vor ihrer Verheiratung verbotenen Umgangs überführt, so wird das sowohl an ihr als am Manne schwer geahndet. Im 18. und 19. Jahrhundert wird der Mensch als Einzelwesen interessant. Aufklärung und Industrialisierung, auch die aufblühenden Naturwissenschaften, lassen traditionelle, soziale und religiöse Gewissheiten bröckeln. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, von Natur und Kultur, die Frage nach dem Ursprung des Menschen, beherrschen das Denken der Menschen. Jetzt sind es vor allem die Einsamen, die menschenleeren Inseln, die den Literaten einen geeigneten Versuchsraum bieten. Abenteurer ist ja einer, der Bewährung sucht, der vielleicht auch aus den Verhältnissen einer zivilisierten, durchorganisierten Welt ausbricht und sich noch einmal ganz neu, urtümlich und archetypisch selbst erfahren möchte. Und auch dafür bietet die Insel so etwas wie einen Wunschraum, denn klassischerweise sind diese Inseln ja immer leer, sind immer unbewohnt. Allenfalls gibt es irgendeinen gestrandeten Schiffbrüchigen dort. Es gibt kaum wirkliche Einheimische auf diesen Inseln. An diesem Punkt merkt man schon, dass es sich eben um Wunsch- und Fantasieräume handelt. Ganz selten sind es Inseln mit wirklich einer eigenen Geschichte, einer eigenen Kultur, einer eigenen Bevölkerung. Es sind eigentlich immer so etwas wie leere Tafeln, eine Tabula rasa, auf die etwas projiziert werden soll. Also eine Leinwand für eigentlich ureigene Ängste und Wunschträume. Daniel Defoe hat zu Beginn des 18. Jahrhunderts die wohl wirkungsmächtigste Inselgeschichte der Weltliteratur geschrieben, den Robinson Crusoe. In der abgespeckten Kinderbuchversion hat er zahllose Kinderherzen erobert. Der Ursprungstext ist allerdings um einiges sperriger. Robinson, ein ruheloser Abenteurer und profitsüchtiger Sklavenhändler, kommt erst nach seinem Schiffbruch dazu, sein Verhältnis zum Geld mal zu überdenken. Die Dukaten, die er im Bauch des gestrandeten Schiffes findet, nutzen ihm auf seiner einsamen Insel ja nichts. O elender Plunder, wozu taugst du mir nun? Du bist nicht wert der Mühe, dich im Wege aufzulesen. Bleib, wo du bist, und ertrinke wie ein Tier, um das es sich nicht verlohnt, ihm das Leben zu retten. Es ist einerseits ein Fluchtraum, ein Rettungsraum auch für ihn, andererseits eben ein Raum der Gefährdung, in den er da einkommt. Und er ist dort ganz auf sich selbst zurückgeworfen, muss sich ganz neu erfinden, auch seine ganze Zivilisation, Kultur muss er neu erfinden. Wobei man nicht übersehen darf, dass er natürlich nicht wirklich von Null dort anfängt, denn er holt sich ja alles, was er braucht, die ganzen Werkzeuge und Materialien und so weiter, holt er sich ja aus dem Schiffswrack ab. Also auch wenn diese Insel leer ist, unbeschrieben, reiner Naturort, er bringt Kultur mit, und zwar aus dem Wrack des Schiffes. Also ganz so selbstbezüglich, ganz so self-made man ist Robinson dann auch nicht. Mithilfe des Werkzeugs kann Robinson sich auf der Insel einigermaßen einrichten. In aller Ruhe eignet er sich allerlei handwerkliche Fähigkeiten an. Zeit hat er ja, und es hetzt ihn keiner. Zeit ist Geld, das gilt hier nicht. Die Insel gibt einen anderen Rhythmus vor. Sie ist eine Gegenwelt. Sie verändert ihn. Allmählich kam mir zum Bewusstsein, um wie viel glücklicher mein jetziges Leben trotz aller seiner betrübsamen Umstände sei, als das nichtswürdige, verworfene Dasein, das ich in früheren Tagen geführt hatte. Meine Sorgen und Freuden gestalteten sich von Grund aus um. Sogar meine Wünsche änderten ihre Natur. Meine Neigungen waren wie vertauscht, und ich fand jetzt mein Vergnügen in ganz anderen Dingen. Da blitzt ein utopisches Element auf. Aber Robinson kann sich nur selten gelöst darüber freuen. Immerzu denkt er an seinen Vater, einen soliden, mittelständischen Kaufmann, den er mit seiner unstillbaren Abenteuerlust so bitter enttäuscht hat. Die Inseleinsamkeit ist nun die gerechte Strafe für seinen Ungehorsam. Alles Bibellesen und Beten legen das schlechte Gewissen nicht zur Ruhe. Robinson ist ganz aus dem Geiste des neuen Puritanismus, also der neuen strikten protestantischen Religion geboren, eigentlich ein rechtschaffener, arbeitsamer Bürger, der sich aber dieses bürgerliche Normaldasein dann doch irgendwie nicht so richtig vorstellen kann. Alles sieht er als eine Art Gottesurteil, Gottesgericht, das über seine Unbotmäßigkeit, seinen Ungehorsam dazu Gericht sitzt. Und deswegen ist er eigentlich ein richtig gequälter, an seinen eigenen Grundsätzen immer wieder zweifelnder Bürger, der nur mit schlechtem Gewissen im Grunde all das macht. In dem Roman Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, 1883 erschienen, dreht sich alles ums Geld, denn auf dieser Insel ist er ein Schatz vergraben. Unterschiedliche Menschen wollen ihn bergen, und man kann sie, auf den ersten Blick, problemlos in Schufte und ehrenwerte Bürger unterteilen. Doch auf den zweiten Blick haben auch die Schufte gute und die Ehrenwerten moralisch fragwürdige Seiten. Geld macht etwas mit den Menschen, mit jedem Menschen. Zum Schluss bleibt ein Teil des Schatzes zurück und der Erzähler hütet sich wohl, dem Leser zu sagen, wo die Insel ist. Er will nicht noch mehr Unheil anrichten. Die Silberbarren und die Waffen liegen, soviel ich weiß, noch an derselben Stelle, wo Flint sie vergraben hatte. Und sicherlich sollen sie meinetwegen dort liegen bleiben. Ochsen und Wagenseil könnten mich nicht mehr auf diese verfluchte Insel bringen. Und meine schlimmsten Träume sind es, wenn ich die Brandung am Strande der Schatzinsel donnern höre. Oder wenn ich im Bett auffahre und Captain Flints gellende Stimme mir noch in den Ohren klingt: Piasta! Piasta! Kaum eine literarische Inselfiktion späterer Jahrhunderte kommt bis heute ohne Bezüge zu Robinson Crusoe oder zur Schatzinsel aus. Robinson Crusoe hat bemerkenswerterweise auch Frauen inspiriert. Zum Beispiel die britische Autorin Jane Gardam zu ihrem Roman Crusoe's Daughter, Crusoe's Tochter, erschienen 1985. Ihre Heldin, eine einsame, isoliert lebende Frau, ist von Robinson geradezu besessen. Sie beschäftigt sich ständig mit dem Buch. Er war der letzte Mensch auf der Erde, der die Gefangenschaft auf der Insel aushalten konnte. Aber er hat sich damit arrangiert. Er ist nicht verrückt geworden. Er war tapfer. Er war wundervoll. Er war so, wie Frauen fast immer sein müssen. Eingesperrt auf einer Insel. Gefangen. Der einzige Weg, das zu überleben, ist zu sagen, es ist Gottes Wille. Isolation, da steckt das italienische Wort Isola drin, Insel. Frauenleben sind traditionell isolierter als Männerleben, spielen sich in Innenräumen ab. Die berühmteste, wohl auch die interessanteste und ergreifendste Robinsonade aus weiblicher Sicht hat die österreichische Autorin Marlene Haushofer im Jahr 1963 veröffentlicht, den Roman »Die Wand«. Es geht um eine Frau, die ganz allein in einem Jagdhaus in den Bergen lebt. Sie kann nicht zurück ins Tal, denn da ist plötzlich, über Nacht, eine unsichtbare, undurchdringliche Wand aufgetaucht, die ihr den Weg abschneidet. Härter und unerbittlicher als die wildeste See. Verdutzt streckte ich die Hand aus und berührte etwas Glattes und Kühles. Einen glatten, kühlen Widerstand. An einer Stelle, an der doch gar nichts sein konnte, als Luft. Woher diese Wand kommt, bleibt unklar. Vielleicht ist sie eine Superwaffe im Kalten Krieg. Jenseits dieser Mauer sind alle Menschen gestorben. Sauber, still und lautlos. Die Frau hat nur noch sich selbst und ihre Tiere. Zwei Katzen, eine Kuh und ein Kalb und vor allem Lux, den Hund. Es ist nicht die überwältigend schöne Natur, die die Frau am Leben hält, denn die Natur zeigt sich oft von ihrer bedrohlichen Seite. Es sind die Haustiere, die ohne menschliche Liebe und Fürsorge in der Wildnis verloren wären. Besonders der Hund, dem die neue Lebenslage sehr gut gefällt. Ich war seiner Lebenslust oft nicht gewachsen und musste mich dazu zwingen, fröhlich zu erscheinen, um ihn nicht zu enttäuschen. Aber wenn ich ihm auch kein sehr munteres Leben bereiten konnte, muss er wenigstens gespürt haben, wie sehr ich an ihm hing und dass ich ihn notwendig brauchte. Lux war ja ausgesprochen freundlich, liebebedürftig und den Menschen zugetan. Hier zeigen sich die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede von Haushofers Heldin und Robinson Crusoe. Beide achten auf sich und gestalten ihre Umgebung. Beide geben sich als Kulturwesen nicht auf. Beide leben in enger Gemeinschaft mit Tieren. Doch bei Robinson sind alle Formen der Zuneigung von Herrschaftsansprüchen verzerrt. Auch die Liebe zu seinem Gefährten Freitag, einem Südsee-Insulaner, den er vor feindlichen Kannibalen gerettet hat. Robinson will der Herr sein. Haushofers Heldin nicht. Doch wenn es sein muss, kann sie sich wehren. Einmal taucht ein fremder Mann auf, der ihr Stierkalb niedermetzelt und ihren Hund. Sie erschießt ihn und wirft seine Leiche in einen Abgrund. Ich habe viel über diese Dinge nachgedacht. Und vielleicht bin ich jetzt so weit, dass ich auch die Mörder verstehen kann. Ihr Hass auf alles, was neues Leben erschaffen kann, muss ungeheuer sein. Ich verstehe es. Aber ich muss mich gegen sie zur Wehr setzen. Ich persönlich. Es gibt ja keinen Menschen mehr, der mich beschützt. Die Tiere sind tot, doch ein neues Tier taucht auf, das ihre Hilfe braucht. Eine weiße Krähe, ein Albino. Deren einzige Überlebenschance in der Wildnis ist der Mensch. Ein Mensch wie diese Frau, die ihr Futter gibt, ohne sie zu quälen oder sie in einen Käfig zu sperren. Es gibt keine vernünftigere Regung als Liebe. Sie macht dem Liebenden und dem Geliebten das Leben erträglicher. Nur, wir hätten rechtzeitig erkennen sollen, dass dies unsere einzige Möglichkeit war. Unsere einzige Hoffnung auf ein besseres Leben. Für ein unendliches Heer von Toten ist die einzige Möglichkeit des Menschen für immer vertan. Immer wieder muss ich daran denken. Ich kann nicht verstehen, warum wir den falschen Weg einschlagen müssen. Ich weiß nur, dass es zu spät ist. Die Wand ist kein optimistisches Buch. Die Wand bleibt unüberwindlich. Und doch ist sie nicht nur Grenze, sondern auch Schutz. Sie lässt etwas entstehen, was dem Leben dient. Keine Utopie, keine Lehre, sondern ein Gespür für die Lebensquelle Liebe. Dieses Gefühl überträgt das Buch in Sprache. Die Sprache durchdringt die Wand. Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich eben so für mich ergeben, dass ich schreiben muss, um nicht den Verstand zu verlieren. Und wie ergeht es Crusoe, dem Titelhelden von Lutz Seilers Roman aus dem Jahr 2014? Auch dieses Buch ist, wie der Titel schon sagt, eine Robinsonade. Crusoe ist ein Utopist. Er hat eine Lehre und seine schützende Wand stürzt ein. Man schreibt das Jahr 1989. Das Radio sendet Meldungen vom Fall der Mauer und von Flüchtlingsströmen Richtung Westen. Immer noch hält Inselguru Crusoe an seiner Mission fest. Die Aufgabe des Ostens wird sein, dem Westen einen Weg zu zeigen. Einen Weg zur Freiheit, verstehst du? Das wird unsere Aufgabe sein, ihnen, die so weit gekommen sind mit ihren Autobahnen, Taktstraßen und Bundestagen, den Weg zur Freiheit zu weisen. Diese verlorene Seite ihres Daseins. Doch die Leute laufen ihm weg. Crusoe wird wahnsinnig, fällt seinen letzten verbliebenen Freund an, wird verletzt von der Insel getragen und stirbt wenig später. Sein Freund erfüllt seinen letzten Wunsch, in dänischen Archiven nach den Spuren verschwundener Flüchtlinge zu suchen. Es gestaltet sich schwierig, aber man kann es jetzt, nach dem Fall der Mauer, immerhin versuchen. Literarische Inseln sind Orte, die ohne das Festland nicht existieren können. Im spannungsgeladenen Austausch mit dem Festland entstehen die Fragen, werden die Antworten gesucht. Und dabei entwickelt jede Gesellschaft und jede Zeit immer wieder neue Sehnsüchte und Ängste, immer wieder neue Träume und Albträume, immer wieder neue Inselfantasien. Sie hörten von Inseln in der Literatur – Ein Blick durch die Lupe auf die Welt von Brigitte Kohn. Es sprachen Hemma Michel, Katja Birkle und Burkhard Dabinus, Technik Roland Böhm, Regie Irene Schuck, Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.